Herz, kehren zu unseren Eltern zurück und erzählen ihnen Lügen aus der Welt des Großstadtglücks. Verschweigen ihnen den Zweifel, greifen zu bei den Kartoffeln. Nacht zum ersten Weihnachtstag, Dorfdisco besoffen und man trifft sich mit Chef, mit dem man früher gern gekifft hat. Weiß nicht, was man sagen soll zur Ausbildung zum Tischler. Ihm geht es genauso, er versteht nicht, was ich mache. Beim Trinken nibbel ich den Schriftzug von der Flasche und wir steigen in sein Auto und ich mag nicht, was er hört. Ich hör BBM und Rummelslapp, er immer noch Curse. Wir fahren durch die Kleinstadt, ich T5, wenn ich verweigert. Mädchen mit dem Kinderwagen kenn ich, seit ich klein war. Und guck mal, das ist neu, ach verrückt, das gibt's noch immer. Rauch Zigaretten in meinem leergeräumten Kinderzimmer. Dort hing das Poster, die Box stand unterm Bett. Und zu Paint in Black der Rolling Stones hatte ich zum ersten Mal den Sex. Und würde man mich essen, könnte sich keiner beklagen, denn ich schmecke nach Rotkohl, Kraut und Rouladen, nach Säulen und Zwiebeln, rotbraun Giebel, Traumurlaub, Domrap, aufstehen um 7. Und würde man mich essen, könnte sich keiner beklagen, denn ich schmecke nach Rotkohl, Kraut und Rouladen, nach Säulen und Zwiebeln, rotbraun Giebel, Traumurlaub, Domrap und aufstehen um 7. Und ich streife durch die Straßen, die mein Leben schwer geprägt haben. Kauf mir einen Döner, denn ich schmeck davon bei Cedar. Von dem hatten alle Angst, mein Schrank, heute fett 3,50 für den Kebab. Ich lächle nett und um 9:30 vom Zott sitzen immer noch dieselben Trottel, aufgeplatzte Jugendträume, Rapper oder Model. Ich grüße aus Gewohnheit, sie nicken um zu grüßen und spucken in den See, der da schäumt zu ihren Füßen. Und der See, in dem wir abgesägte Plastikflaschen tauchen, um durch durchgestanzte Alufolie Haschespuren zu rauchen, liegt verweist da und grau. Und am anderen Ufer läuft ein Hund bei einer Frau. Und ich ekel mich vor dem Pathos, den ich hier entwickel, und entferne mich zügig durch durchgestreckte Schritte. Und ich treffe meine Ex, als ich mir eine Flasche kaufe. Mir geht's gut, dir genauso, komm, wir laufen zu deinem Auto. Abi 07, wir haben es geschafft. Und ich wundere mich über die investierte Kraft und die Briefe, die ich schrieb, die Wut, die ich echt hatte. Alles verfliegt durch den Schriftzug auf der Heckklappe. Sie ist dicker geworden, sie ist schicker geworden. Sie hört auf Brian Adams, ihre Oma ist gestorben. Ich verabschiede mich, sie guckt nicht in den Rückspiegel. Zwei Frauen sagen, dass das Wetter gerade verrückt spiele. Vater, guck Rückspiele, nimm mir noch ein Bier. Das ist, wo ich herkomm, yo, ich komm von hier. Yeah. Und würde man mich essen, könnte sich keiner beklagen, denn ich schmecke nach Rotkohl, Kraut und Rouladen, nach Zäunen und Zwiebeln, rotbraun Giebel, Traumurlaub, Domrap und aufstehen um 7. Und würde man mich essen, könnte sich keiner beklagen, denn ich schmecke nach Rotkohl, Kraut und Rouladen, nach Zäunen und Zwiebeln, rotbraun Giebel, Traumurlaub, Domrap und aufstehen um 7. Und würde man mich essen, könnte sich keiner beklagen, denn ich schmecke nach Rotkohl, Kraut und Rouladen, nach Zäunen und Zwiebeln, rotbraun Giebel, Traumurlaub, Domrap und aufstehen um 7. Und würde man mich essen, könnte sich keiner beklagen, denn ich schmecke nach Rotkohl.